Am 10. März 1959 brach in Tibet der Aufstand gegen die chinesischen Besatzer los. Es war ein aussichtsloser Kampf mit Zehntausenden von Toten. Über 100.000 Tibeter flohen ins Exil. Mit ihnen ihr geistliches Oberhaupt, der Dalai Lama. Seither reist er um die Welt, predigt Gewaltlosigkeit, wirbt unermüdlich für wenigstens eine kulturelle Autonomie seines Landes. Und so ist der Dalai Lama zu einer international verehrten Ikone des Friedens geworden. Sein Ziel hat er nicht erreicht und die Aussichten, es je zu erreichen, scheinen angesichts der unerbittlichen chinesischen Haltung gering. Am Telefon ist jetzt Rixin Gyaltag, er ist Vizepräsident des Vereins Tibeter Jugend in Europa. Guten Tag, Herr Gyaltag. Guten Tag. Sie sind 26 Jahre alt, geboren in der Schweiz, leben Sie in Zürich. Wie wichtig ist dieser 10. März, dieser Jahrestag des Aufstands für Sie? Der 10. März ist nicht nur für mich persönlich, sondern auch für alle Tibeter jetzt in Tibet, aber auch im Exil ein sehr wichtiger Tag, denn er symbolisiert eigentlich etwas Trauriges, aber gleichzeitig auch ist es für uns ein Tag, auf den wir eigentlich auch stolz sein können. Wir haben uns da in dem Sinne erhoben gegen die chinesische Besatzungsmacht und haben gezeigt, dass wir mit der Politik, die China in Tibet betreibt, absolut nicht einverstanden sind. Also es ist ein gemischtes Gefühl in dem Sinne am 10. März. Was haben Ihnen Eltern, Ihre Großeltern von diesem Tag erzählt? Meine Eltern sind genau kurz vorher geflohen. Sie waren etwa im Alter von 10 Jahren. Meine Großmutter konnte mir da schon mehr erzählen. Sie kennt sogar Leute, sie hat sogar noch die Namen im Kopf von einigen Leuten, die dort in Lhasa zum Beispiel gestorben sind, ermordet worden sind von den Chinesen. Also sie hat da schon noch einige Bilder vor sich. Ob sie jetzt dabei war, weiß ich nicht mehr genau. Sie war, glaube ich, ein bisschen außerhalb, aber sie kennt da schon noch einige, sage ich mal, Geschichten. Wie hat es Ihre Familie dann in die Schweiz verschlagen? Meine Eltern waren in der ersten Flüchtlingsgruppe, die das Kinderdorf Pestalozzi in Trogen aufgenommen haben. Das Kinderdorf Pestalozzi hatte früher Waisenkinder aufgenommen nach dem Zweiten Weltkrieg, aber sie haben auch vom Schicksal der Tibeter in Tibet was mitbekommen und dann haben sie 20 kleine tibetische Kinder aufgenommen und ein Tibeterhaus gegründet in der Schweiz und in dieser Gruppe waren sie. Sie sprechen fließend Tibetisch, Herr Gyaltag. Was sind ich Sie mehr? Ich fließend Tibetisch, aber es ist absolut verbesserungsfähig, sagen wir so. Aber was sind Sie mehr, ein Tibeter oder ein Schweizer? Schwierig zu sagen, diese Identitätsfrage. Ich kann Ihnen auch irgendwie keine Zahlen nennen, zu wie viel Prozent ich Schweizer bin. Aber ich fühle mich in dem Sinne wirklich als Tibeter, der in der Schweiz lebt, mit einem Schweizer Pass. Ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass wir Tibeter natürlich ganz anders aussehen als die Schweizer. Also so eine völlige Assimilation kann ich mir hier im Westen nicht vorstellen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Tibeter, auch wenn er jetzt hier geboren ist wie ich, irgendwann mal das Gefühl hat, er sei mehr Schweizer als Tibeter. Lassen Sie uns über die politischen Dinge sprechen, Herr Gyaltag. Im letzten Jahr gab es erneut einen Aufstand, wieder starben Menschen, viele wurden verhaftet. Nur die anstehenden Olympischen Spiele haben wohl eine noch härtere Reaktion von Seiten Chinas verhindert. Immer mehr Tibeter und gerade Jüngere fordern seither ein entschiedeneres Auftreten des Dalai Lama. Gestern zum Jahrestag hat er gewissermaßen mal mit dem Fuß aufgestampft, von der Hölle gesprochen und vom kulturellen Untergang. Ist er in all den Jahrzehnten zuvor nicht zu weich gegenüber den Chinesen gewesen? Das ist eine berechtigte Frage, wenn man zum Beispiel jetzt einfach mal schaut, was für Ergebnisse das nicht nur er, sondern auch die Exilregierung und seine Vertreter erzielt haben, muss man sagen, dass keine Verbesserungen in dem Sinne stattgefunden haben. Deshalb ist in dem Sinne Kritik angebracht und ich denke, es ist auch völlig legal, sage ich mal. Ich bin der Meinung, dass die Politik, die sie betrieben haben, in dem Sinne nicht so weich war. Sie war extrem kompromissbereit, aber wir mussten in dem Sinne eigentlich auch kompromissbereit sein. Das Problem war nur, dass jedes Mal, wenn man Kompromisse eingegangen ist mit den Chinesen, sind die Chinesen wieder einen Schritt zurückgegangen. Also man hätte meiner Meinung nach, das war vielleicht der Fehler, schon lange erkennen müssen, dass die Chinesen einfach eine Hinhaltetaktik haben und diese Gespräche, diese Dialoge, die es wirklich schon mehrmals gegeben hat, die waren einfach nur von symbolischer Bedeutung. Man wollte einfach nur mit den Tibetern sprechen, damit man mit ihnen gesprochen hat, aber es war in dem Sinne nichts Substanzielles. 50 Jahre besetztes Tibet, was hat der Dalai Lama erreicht? Im Gespräch mit Deutschlandradio Kultur ist Rixin Gyaltag vom Verein Tibeter Jugend in Europa. Herr Gyaltag, nun hat neulich der ehemalige Privatsekretär und jahrzehntelange Gefolgsmann des Dalai Lama Tenzin Gaiche gesagt, wir haben nichts zu verlieren, also können wir auch das Höchste fordern, nämlich die Unabhängigkeit Tibets. Der Dalai Lama hat gestern auch konkret von Autonomie gesprochen und das Wort kulturell davor weggelassen. Ist es jetzt an der Zeit, Unabhängigkeit laut und deutlich und permanent zu fordern? Also wir vom Jugendverein fordern das seit unserer Entstehung, also seit 40 Jahren haben wir das sogar in den Statuten so verankert, dass ein unabhängiges Tibet unser Ziel ist. Also man kann uns vorwerfen, wir sind naiv, aber ich denke, die Geschichte hier auf der Erde hat immer wieder bewiesen, dass unmögliche Dinge immer wieder passieren. Also sei es jetzt zum Beispiel der Mauerfall, also allgemeiner Kalter Krieg, dann dieses Jahr, also letztes Jahr, Obama als schwarzer Präsident, das sind alles Sachen, die uns zum Teil auch Mut geben. Ich denke, dass die Chance, dass wir irgendwann mal ein freies Tibet haben werden, ist in dem Sinne realistisch, aber eine Zeit kann ich Ihnen natürlich nicht angeben. Das ist natürlich dann. Sicherlich, aber ich meine, es gehört ja zum Naturell der Jugend. Sie haben jetzt schon selbst darauf hingewiesen, dass sie die ältere Generation auch herausfordert, bisweilen auch mal vors Schienbein tritt. Machen Sie das? Das ist eine Ansichtssache. Also uns wurde zum Teil vorgeworfen, dass wir in dem Sinne eine Opposition einnehmen gegenüber den Dalai Lama und den Tibet Office, also die offizielle tibetische Exilregierung. Aber das sehe ich in dem Sinne nicht so. Wir fordern einfach mehr und nicht was anderes. Also ich beschreibe das manchmal so, um das visuell sich vorzustellen. Der Pfeil des Dalai Lamas, der ist 1 Meter lang und geht in die eine Richtung. Und unser Pfeil, der geht in die gleiche Richtung. Er ist aber nur 2 Meter lang. Das heißt einfach, ich fordere einfach mehr, aber sicher nicht in der Opposition. Nun muss Sie die Haltung der Welt gegenüber Tibet doch zornig machen, Herr Gyaltag. Der Dalai Lama wird höflich herumgereicht mit der Großmacht China, aber will es sich niemand verderben, schon allein der Geschäfte wegen. Ist das nicht eine große Heuchelei auch, die in der Welt passiert, mit der man die Tibeter nur beruhigt? Das muss ich leider auch so bestätigen. Das ist auch meine Gefühlslage, so dass die westlichen politischen Führer wirklich den Dalai Lama oft auch nur inoffiziell empfängt und wenn dann nicht im Regierungshaus, sondern irgendwo in einem anderen Büro. Das ist so, als würde man ihm irgendwie zeigen wollen und den Tibetern, ja, wir interessieren uns für ihre Politik oder wir interessieren uns für ihr Anliegen, aber unter dem Strich ist da gar nichts. Also die Wirtschaftsdelegation von diesen Ländern ist immer noch größer, wenn sie China bereisen. Da sieht man ganz klar, dass die wirtschaftlichen, politischen Interessen, also dass da ein absolut opportunistisches Anliegen bei diesen Politikern ist. Alles Interesse und alles Engagement bündelt sich ja gewissermaßen in dieser Person des Dalai Lama auch. Ich will jetzt nicht pietätlos klingen, aber er ist nicht mehr der Jüngste. Wird eigentlich in tibetischen Kreisen, wird auch unter ihren jungen Kollegen auch darüber diskutiert, was einmal sein wird, wenn der Dalai Lama nicht mehr ist? Wir junge Tibeter, also vor allem Verein Tibeter Jugend in Europa, wir diskutieren eigentlich oft darüber, weil das ist eine Tatsache, da haben Sie absolut recht. Es ist meine persönliche Meinung, es wird zu oft noch tabuisiert in tibetischen Gemeinschaften, in tibetischen Gesellschaft, dass darüber zu wenig gesprochen wird. Aber wie gesagt, schon allein, dass wir jetzt eine Exilregierung haben, die demokratisch gewählt wird, zeigt, dass wir in dem Sinne auch uns vorbereiten auf diese Zeit, wo vielleicht der Dalai Lama dann mal nicht mehr hier sein wird. Sie, Herr Gyaltag, waren in Ihrem ganzen Leben noch nicht in Tibet. Werden Sie jemals dorthin reisen können? Ich denke, mit meinem Schweizer Pass wird das schon möglich sein. Also in der Vergangenheit haben wir es mit der Familie vielleicht 1-2 Mal probiert, da war es schwierig. Also meine Eltern waren auch sehr aktiv in dieser Tibet-Bewegung und man kommt da relativ schnell auf so eine Liste, wo die Chinesen einen eher nicht mögen in Tibet. Ich denke, es wird sicher in den nächsten Jahren mal so weit sein, dass ich vielleicht auch noch mit ein paar anderen Tibetern Tibet bereisen werde. Das sei Ihnen gewünscht, Herr Gyaltag, vor 50 Danke Jahren. Vielmals. Der Aufstand in Tibet, das war Rixin Gyaltag vom Verein Tibeter Jugend in Europa. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Und noch diese Programminformation zum Thema über die Flucht des Dalai Lama aus Tibet senden wir ein Special Feature in unserer Reihe Zeitreisen am kommenden Dienstag, dem 18. März um 19:30 Uhr.